Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Mehr Abwechslung. der besten Musik jetzt.

Abwechslung, mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Bye. Radio Kiepenkerl. Hoch die Hände, Wochenende! Hoch die Hände, Wochenende! Hoch die Hände, Wochenende! Radio Kiepenkerl. Wir sind Ihr Navigationssystem für ein perfektes Wochenende. Mit Freizeittipps, dem schnellsten Verkehrsservice und allen wichtigen Infos aus dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland. Dazu der beste Musikmix. Die größten Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Und am Samstagabend ab 20 Uhr. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Nonstop, der beste Mix. Jetzt noch besser gemischt. Radio Kiepenkerl. Hoch die Hände, Wochenende! Du willst brandaktuelle Kinofilme sehen? Noch vor dem offiziellen Start? Sneak Preview. Am nächsten Dienstag im Cinema Coesfeld. Sneak Preview. Der Überraschungsfilm im Cinema Center. Mehr dazu auf cinema-center.de. Bei mir läuft's wieder, denn ich wurde prima beraten von Rasfeld. Modische Schuhe mit Komfort für Diabetiker, Menschen mit Hammerzehen, Hallux Valgus oder Fersensporn. Schuh Rasfeld mit der großen Auswahl in Nordkirchen, Bergstraße. Keine Traumhochzeit ohne Trauringe, besonders zauberhafte. Finden Sie bei Jakob Juwelen Ihren Traumpartner für Trauringe mit der ganz besonderen Auswahl und dem individuellen Service. Also sagen Sie Ja zu Perfektion. Sagen Sie Ja zu Jakob Juwelen in Lüdinghausen in der Mühlenstraße. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Willkommen im Haus der starken Marken, wo Service noch groß geschrieben wird. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Glänzen Sie als Juwel. Jakob Juwelen in Olfen und Lüdinghausen sucht Verstärkung für die Goldschmiede und im Verkauf. Arbeitszeit nach Vereinbarung. Wir freuen uns auf Sie. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Yeah. Ooh la la, but the boy is singing my line, though. Tune at night to the view, yeah, keeping those blinds closed. She said, I wanna find somebody by nightfall. Ooh na na, could it be her, baby, I like you. Der Radio Giebenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung.